Und darin ist halt auch immer wieder genau dieses Moment stark zu machen, nämlich eben das Fetischismus. Also dass praktisch, also auch die Leute, die jetzt so in der Form, wie Klaus das vorhin nochmal über die Situationisten eingeführt hat, also worin unterscheiden sich diese beiden Gesellschaftsklassen? Naja, die einen kommen hier halt irgendwie so vor, dass sie überhaupt nichts wuppen können, und die anderen können halt die Sachzwänge vollziehen und haben darin gewisse Bewegungsspielräume, oder vielleicht hat jemand dann eben auch die 3 Millionen im Monat und oder im Jahr, was auch immer, und kann dann irgendwie so ein halbwegs angenehmes Leben führen, ne? Hat damit vielleicht auch eher mehr Muße, das Verhältnis zu kritisieren, ne? Kann ja immer auch gut sein, aber rauskommen wir erstmal alle nicht, ne? Also wir können im Prinzip irgendwie in selbstgewählter Armut leben, um irgendwie klarzumachen, wie dagegen wir sind, und kann sich irgendwie schön Luxus gönnen und kann im Prinzip auch nicht viel mehr dagegen sein. Das ist erstmal nicht das Problem, sondern das Problem ist tatsächlich, dass die Gesamtheit, also die Resultante der ganzen gesellschaftlichen Praxen, also unterm Strich halt eben sowas wie kapitalistische Vergesellschaftung ergibt. Und sozusagen der ganze Quatsch läuft irgendwie hinter dem Rücken der Beteiligten ab, wird täglich aber von ihnen reproduziert, ne? Und da beginnt dann der Witz, ne? Wo irgendwelche Gender-Sachen reinkommen oder auch andere. Es wird sozusagen in alltäglichen Praxen auch reproduziert, der ganze Scheiß. Und deswegen muss es natürlich erstmal so diese Mikroebene oder diese Alltagsebene oder wie auch immer, ist sozusagen irgendwie kein Quäntchen Bewusstsein erstmal zu viel, erstmal zu kapieren, wie die Mechanismen laufen, wie das reproduziert wird. Darin aber die Orte, wo dieses Wissen erzeugt wird, sind sozusagen erstmal per Definitionen von der bürgerlichen Gesellschaft ausgelagert, also in eine getrennte Wissensproduktion, Universität, whatever. Und sozusagen die Aneignung oder der Akt der Aneignung, also Aneignung der eigenen Gesellschaftlichkeit, hieße dann auch immer das Wissen darum, wie wird dieser ganze Dreck reproduziert, muss immer sozusagen auch erstmal so, also erstmal irgendwie auch erstmal mit so einem großen Sprung ansetzen. Also ich muss mir im Klaren darüber sein, ich muss mir das Wissen von den Akademien rauben, so wie ich das Wissen von den Akademien bekomme, ist es wertlos. Also indem ich es einfach reproduziere, das Wissen, reproduziere ich das Problem wieder. Das ist so die eine Ebene. Also kämen noch viele dazu, um überhaupt erstmal sowas wie Bewusstsein zu beschreiben. Und dann eben in einem Moment, also in einer anderen Frage von Beraubung oder dieser Resultante, also wie dieses Kapital verhält, also das ist ja das Tragische im Erleben der Einzelnen, ne? Wo auch dann irgendwie Bürger, also bewusst bürgerlich sozialisierte Leute, die irgendwie das sozusagen das immer affirmiert haben, in dem Moment, wo sie dann feststellen, oh hoppla, ich werde ja doch überflüssig, der Aktienbesitz ist futsch, die Firma ist pleite, Gideborg kam aus einer Bürgerfamilie, die während der Weltwirtschaftskrise 29 kleinere Einbußen erlitten hatte. So, also insofern ist immer diese Frage der Entscheidung oder so auch immer gesetzt, aber das Wesentliche ist, und das ist dann schon das, wo ich sagen würde, das setzt dann eben sowas an, wie nennen wir es dann halt proletarisches Bewusstsein oder so, nämlich also praktisch nicht nur zu wissen, ich komme hier sehr schlecht vor, sondern mir entgeht, und das wäre auch noch eine Diktion der Situationisten, mir entgeht diese Welt hier. Also ich kann natürlich auch mit 3 Millionen im Jahr gut leben, ne? Und weiß trotzdem, dass hier gerade im Moment auf die Art und Weise, wie hier produziert und reproduziert wird, die Welt an den Arsch geht, ganz einfach. Also sozusagen irgendwie alle Glücksvorstellungen, und zu Glück würde ich dann immer erstmal sagen, das ist dann auch in einer situationistischen Diktion immer ein neuer Gedanke. Also ich kann irgendwie nicht sagen, das ist Glück, ne? Sondern Glück fängt immer dort an, wo es eben noch nicht erforscht ist oder wo man eben auf was Neues stößt. Und all diese Bedingungen oder all diese Möglichkeiten sind immer ganz stark gesetzt oder hängen mit dran, wie diese Welt reproduziert wird. Und diese wird halt nun mal in Milliarden von Einzelakten reproduziert. Aber entgeht so, wie sie produziert, ist mir immer,